Erster Abram ist 99 Jahre alt. Gott erscheint ihm. Gott sagt, ich bin der starke Gott. Lebe gut vor mir. Zweiter Gott sagt, ich mache einen Bund mit dir. Du wirst sehr viele Kinder haben. Dritter Abram fällt auf sein Gesicht. Gott spricht weiter mit ihm. Vierter Gott sagt, ich habe einen Bund mit dir. Du wirst der Vater von vielen Völkern sein. Fünfter Gott sagt, dein Name ist nicht mehr Abram. Dein Name ist Abraham. Denn ich mache dich zum Vater von vielen Völkern. Sechster Gott sagt, deine Kinder werden sehr viele sein. Sie werden große Völker. Auch Könige kommen von dir. Siebter Gott sagt, ich mache meinen Bund mit dir und deinen Kindern. Dieser Bund ist für immer. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Kinder. Achter Gott sagt, ich gebe dir und deinen Kindern das Land Kanaan. Es gehört euch für immer. Ich bin ihr Gott. Neunter Gott spricht zu Abraham. Gott sagt, du und deine Kinder, ihr müsst meinen Bund halten. Zehnter Gott sagt, das ist mein Bund für euch und eure Kinder, alle Männer müssen beschnitten werden. Elfter Gott sagt, ihr sollt an der Vorhaut beschnitten werden. Das ist ein Zeichen für meinen Bund mit euch. Zwölfter Gott sagt, jeder Junge muss am achten Tag beschnitten werden. Das gilt für alle Männer in deinem Haus. Auch für Sklaven, die du gekauft hast. Dreizehnter Gott sagt, alle Männer in deinem Haus müssen beschnitten werden. Das ist ein Zeichen für meinen ewigen Bund an eurem Körper. Vierzehnter Gott sagt, ein Mann, der nicht beschnitten ist, gehört nicht zu meinem Volk. Er hat meinen Bund gebrochen. Fünfzehnter Gott spricht weiter zu Abraham. Gott sagt, deine Frau heißt nicht mehr Sarai. Ihr Name ist Sarah. Sechzehnter Gott sagt, ich segne Sarah. Sie wird dir einen Sohn geben. Sie wird die Mutter von vielen Völkern. Könige werden von ihr kommen. Siebzehnter Abraham fällt auf sein Gesicht. Er lacht. Er denkt, ich bin 100 Jahre alt. Kann ich noch einen Sohn bekommen? Sarah ist 90. Kann sie noch ein Kind bekommen? Achtzehnter Abraham sagt zu Gott, bitte, lass Ismael leben. Neunzehnter Gott sagt, nein. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn geben. Du sollst ihn Isaak nennen. Ich mache meinen Bund mit Isaak und seinen Kindern. Das ist ein ewiger Bund. Zwanzigster Gott sagt, ich höre dich auch wegen Ismael. Ich segne ihn. Er wird viele Kinder haben. Er wird der Vater von 12 Fürsten. Er wird ein großes Volk. 21. Gott sagt, aber mein Bund ist mit Isaak. Sarah wird ihn dir nächstes Jahr geben. 22. Gott hat mit Abraham gesprochen. Dann geht Gott von Abraham weg. 23. Abraham nimmt seinen Sohn Ismael. Er nimmt auch alle Männer in seinem Haus. Das sind seine Sklaven und die, die dort geboren sind. Abraham beschneidet sie alle am selben Tag. So hat Gott es gesagt. 24. Abraham war 99 Jahre alt, als er beschnitten wurde. 25. Sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er beschnitten wurde. 26. Am selben Tag wurden Abraham und Ismael beschnitten. 27. Alle Männer in seinem Haus wurden auch beschnitten. Das waren die, die dort geboren waren, und die Sklaven.